Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. But look how incredibly kind and how godly Paul acted here. Aber schau, wie unglaublich freundlich und göttlich Paulus hier gehandelt hat. So think about this. Denk darüber nach. Paul, the apostle who planted the church. Apostel Paulus, der die Gemeinde gegründet hat. Paul, who was a spiritual father over the church. Paulus, der ein geistlicher Vater der Gemeinde war. Who cared not only for the people, but for the work of the Lord there. Der sich nicht nur um die Menschen, sondern auch um die Arbeit des Herrn dort kümmerte. He now has two women that are fighting. Hat jetzt zwei Frauen, die sich streiten. So he's doing everything, even writes it in the letter, guys, please, this needs to be resolved. Er macht wirklich alles. Er schreibt sogar in seinem Brief, dass das Problem gelöst werden muss. Think about this. Denk darüber nach. Many times when two parties fight, what do we think about these two people? Oft, wenn sich zwei Personen streiten, was denken wir über diese beiden? Ah, why are they so stupid? Ah, warum sind sie so dumm? What's wrong with them? Was ist los mit ihnen? Look at these people. Sieh dir diese Menschen an. But look, Paul did not lose his respect for them for what they did, even though they were fighting. Aber schau, Paulus hat seine Achtung für sie nicht verloren, auch wenn sie sich stritten. So he honored them while he insisted that the issue needs to be resolved. Er ehrte sie, während er gleichzeitig darauf bestand, dass das Problem gelöst werden muss. Look, after he says, help please to resolve this issue, look what he says. Schau, was er anschließend sagt, nachdem er sie um Hilfe gebeten hat. He says, for both women have diligently labored with me for the price and helped in spreading the revelation of the gospel. Er sagt, denn beide Frauen haben fleißig mit mir für den Preis gearbeitet und geholfen, die Offenbarung des Evangeliums zu verbreiten. So now the picture changes. Jetzt ändert sich also das Bild. They were not just two sisters in the church. They were actually co-workers of him. Sie waren nicht einfach nur zwei Schwestern in der Gemeinde, sondern sie arbeiteten sogar mit ihm zusammen. They helped preach the gospel alongside that great apostle. Sie halfen, das Evangelium an der Seite des großen Apostels zu verkünden. Now look. Schau. This is really beautiful. I like that. Das ist wirklich schön. Das gefällt mir. You would think that if you work alongside such a great apostle like Paul, that you would have learned and you would not fight. Wenn man an der Seite eines so großen Apostels wie Paulus arbeitet, sollte man meinen, dass man etwas gelernt hat und sich nicht streitet. I mean, he wrote 1 Corinthians 13. He taught us how to love. Er schrieb 1. Korinther 13 und lehrte uns, wie man liebt. Throughout his letters, and if you study church history too, you will find the same. In seinen Briefen und wenn man die Geschichte der Gemeinde studiert, findet man immer wieder das Gleiche. He was an extraordinary, kind, loving and caring man. Er war ein außergewöhnlicher, freundlicher, liebevoller und fürsorglicher Mann. How can two women who work directly with such an incredible man be fighting? Wie können sich zwei Frauen, die eng mit einem so außergewöhnlichen Mann zusammenarbeiten, streiten? Think about it. Denk darüber nach. 12 men walked with Jesus, who was perfect love walking on earth, and at the end they were still fighting. 12 Männer waren mit Jesus unterwegs, der in vollkommener Liebe auf der Erde wandelte, und am Ende stritten sie sich noch immer. We always have to remind ourselves of something. Wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen. If we walk in Christ, we will walk right. If we don't walk in Christ, it doesn't matter what we've experienced, we do not walk right. Wenn wir in Christus wandeln, werden wir richtig leben. Wenn wir nicht in Christus wandeln, spielt es keine Rolle, was wir erlebt haben. Wir werden nicht richtig leben. And we see this in so many Christian lives. Und das sehen wir in so vielen Leben der Christen. Listen, your life will not be a result because of who you walk with. Dein Leben wird nicht das Ergebnis davon sein, mit wem du zusammen unterwegs warst. Your life will be a result of how you learn to walk intimately with Jesus. Dein Leben wird das Ergebnis davon sein, wie sehr du gelernt hast, mit Jesus in Intimität zu leben. And apply the principles that you learned. Und die Prinzipien anzuwenden, die du gelernt hast. So obviously these two did not apply what they've learned from Paul and what they saw him live. Offensichtlich haben diese beiden nicht angewandt, was sie von Paulus gelernt haben und wie sie ihn erlebt haben. Always remind yourself of this. Erinnere dich immer daran. At the end of the day, how you live your life is your responsibility. Schlussendlich ist es deine Verantwortung, wie du dein Leben gelebt hast. And your life is not going to change just because you have time with certain people or walk with certain people. Dein Leben wird sich nicht ändern, nur weil du Zeit mit bestimmten Menschen verbringst oder mit gewissen Leuten unterwegs bist. Your life will change because you've learned to live by certain principles. Dein Leben wird sich verändern, weil du gelernt hast, nach bestimmten Prinzipien zu leben. So here the Apostle Paul, he kind of wants to honor them because they've served together with him in the gospel. Der Apostel Paulus will sie ehren, weil sie mit ihm zusammen für das Evangelium gedient haben. But look, here's another reason. Aber schau, es gibt noch einen anderen Grund. He mentions Clement, he says, along with Clement and the rest of my co-workers. Er erwähnt Clemens, er sagt, zusammen mit Clemens und dem Rest meiner Mitarbeiter. So Paul had a whole bunch of people who we worked together with. They did not work under him, they worked with him. Paulus hatte eine ganze Reihe von Leuten, mit denen er zusammenarbeitete. Sie arbeiteten nicht unter ihm, sondern mit ihm zusammen. He never said anything else. He said, my co-workers, that means work alongside me. Er nannte sie immer schon meine Mitarbeiter. Was bedeutet, dass sie mit ihm zusammengearbeitet haben? But he has an even higher reason why he wants them to be well. Aber er hat einen noch wesentlich gewichtigeren Grund, warum er will, dass es ihnen gut geht. All of their names are written in the book of life. All ihre Namen sind im Buch des Lebens geschrieben. May we never forget this truth. Mögen wir diese Wahrheit nie vergessen. That all of us are brothers equal in life because all of our names are written in the book of life. Dass wir im Leben alle gleichwertige Geschwister sind, weil alle unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. May I tell you something? Darf ich dir etwas sagen? In that book there is not written Pastor so and so, Apostle so and so, Prophet so and so. Im Buch steht nicht Pastor so und so, Apostel so und so, Propheten so und so. Look, Paul never said and all of the titles are written in the book of life. Paulus sagte nie, dass alle Titel im Buch des Lebens geschrieben sind. He said all of the names. Er sagte alle Namen. So Paul reminded the church that if our names are written in the book, then we all have been purchased with the blood of Jesus. Paulus erinnerte die Gemeinde daran, dass, wenn die Namen im Buch stehen, wir alle mit dem Blut Jesu erkauft worden sind. And that's the beauty of the gospel. Das ist die Schönheit des Evangeliums. That is Jesus' finished work that put my name into the book and that put your name into the book too. Das vollbrachte Werk Jesu hat meinen und auch deinen Namen in dieses Buch eingetragen. So our names are not in the book because we've done so much for Jesus. Unsere Namen stehen nicht im Buch, weil wir so viel für Jesus getan haben. It's a book without titles of people. Es ist ein Buch ohne Titel der Personen. It's a book with only names of people. Es ist ein Buch, in dem nur die Namen der Menschen stehen. And the only one who can take the credit that your name is there is Jesus, because of him your name is in that book. Und der Einzige, der sich dafür rühmen kann, dass dein Name dort eingetragen ist, ist Jesus, denn seinetwegen steht dein Name im Buch. So I want you to think about something today. Ich will, dass du heute über Folgendes nachdenkst. Do you see yourself above other people? Siehst du dich selbst über den anderen Menschen? Or do you see other people above you? Oder siehst du andere Menschen über dir? If they're your brothers and your sisters, you have the wrong perception. Wenn sie deine Brüder und Schwestern sind, hast du eine falsche Sichtweise. Remember. Denk dran. In that book there are only names. Dass im Buch nur Namen stehen. And it all goes back to Jesus. Und alles auf Jesus zurückgeht. See you tomorrow. Bis morgen.